Erster ein Psalm von David. Gott, wer darf in deinem Haus sein? Wer darf auf deinem heiligen Berg wohnen? Zweiter, es ist der Mensch, der gut lebt und Gutes tut. Er sagt immer die Wahrheit. Dritter, er spricht nicht schlecht über andere. Er tut niemandem Böses und macht seinen Nachbarn nicht schlecht. Vierter, er achtet Menschen nicht, die Gott ablehnt. Aber er ehrt Menschen, die Gott respektieren. Er hält sein Versprechen, auch wenn es ihm schadet. Fünfter, er verleiht sein Geld nicht für Zinsen. Er nimmt kein Geld, um einem Unschuldigen zu schaden. Wer so handelt, wird immer sicher sein.